willkommen zum Uncast Episode 786 Bolidenparade. Ja, wir haben heute jede Menge dicke Smartphones, Turboprozessoren und ganze Sonnensysteme. Ja, was mysteriös, gell? Aber ich fange gleich an. Dimensity Chips, ja, werden jetzt besser dabei, PCs zu emulieren. Ja, was soll denn das sein? Ja, genau, den Gamesir. Ein Hersteller von Spielezubehör für Android-Geräte haben bestätigt, dass Dimensity-Prozessoren, speziell die Prozessoren Dimensity 9000 bis 9400, jetzt mit besonderen Optimierungen auch noch mehr Leistung bringen können, ja, mit dem Dienst, mit diesem Game Hub, den eben Gamesir anbietet. Das ist ja nicht schlecht. Bisher war eben diese Software nur für die Snapdragon-Prozessoren geeicht, sagen wir mal, optimiert. Ja, und jetzt sind eben auch Optimierungen für die MediaTek-Prozessoren eingeflossen, sodass das Ganze jetzt besser läuft. Übrigens, durch dieses Update profitieren auch die Mali-GPUs in den Google Pixel-Geräten, die ja eben, ja, diese Mali-GPUs nutzen, die eben auch Qualcomm nutzt, und damit sind die dann eben auch gut beschleunigt bei diesen Emulationen für PC. Speziell geht es da um DirectX beispielsweise und so weiter. Coole Sache also, warum auch nicht? Ja. Und MediaTek ist ja so langsam aber sicher im Spielebereich doch häufiger anzutreffen. Das sehe ich eigentlich relativ gerne. Bei dem Red Magic Astra allerdings, da ist kein MediaTek-Prozessor drin, sondern ein Snapdragon 8 Elite. Das Gaming-Tablet ist nämlich jetzt auch aufgetaucht mit Benchmarks, und die sind sehr beeindruckend. Das Red Magic Astra hat ein 9,06 Zoll Display, also nochmal ein bisschen größer, finde ich auch ganz gut. Damit ist allerdings, also ich weiß nicht genau, mal gucken, ich habe es halt noch nicht in der Hand gehabt, aber ich denke, damit ist die Größe, die Grenze auch erreicht für ein Gaming-Tablet, meiner Meinung nach. Ja. Aber wie auch immer, das Display hat 165 Hertz, 2400 mal 1504 Bildpunkte Auflösung, wie gesagt, ein Snapdragon 8 Elite Prozessor drin, und das ist eine übertaktete Variante von diesem Prozessor mit 4,47 GHz und die GPU mit 1,2 GHz. Das ist schon mal nicht schlecht. Die normalen Versionen haben 4,32 bzw. 1,1 GHz, also deutlich schneller nochmal. Und 16 GB RAM und 512 GB Storage sind verarbeitet hier. Und es gibt allerdings das Gerät auch ab 12 GB RAM und bis zu 24 GB RAM und 256 GB bis 1 TB Speicher. Das Getestete hier, wie gesagt, hat aber jetzt 16 GB RAM und 512 GB Storage. Könnte sein, dass der ein oder andere Test sogar noch besser ausfällt, dann in der größeren Konfiguration. Beim Geekbench geht's los. Da ist das komischerweise, ja, ich komme gleich dazu, das OnePlus Pad 3 vorne bei den Benchmarks, unglaublich. Aber das Red Magic Astra kommt gleich hinterher, ja, mit 8142 im Multicore beziehungsweise 2654 im Singlecore. Trotzdem ist das Red Magic Astra für Spielen her besser geeignet, denn die 3D-Mark-Tests, ja, sehen da wieder ganz anders aus. Da ist das Red Magic Astra vorne, und beim AnTuTu 10 Benchmark, das aussagekräftiger ist für Games, ist es sogar deutlich vor dem OnePlus Pad 3. Also man hat hier ein ziemlich gutes Gaming-Tablet offenbar auf die Beine gestellt, nicht schlecht, wie es auch nicht anders zu erwarten war von Red Magic. Und auch der Preis soll ziemlich gut sein, also ja, umgerechnet etwa 470 Euro, ja, beziehungsweise das ist nicht der umgerechnete Preis, sondern das ist der tatsächliche Preis, der offizielle, glaube ich, genau, ja, 470 Euro. Startpreis, das heißt also 12 GB RAM mit 256 GB Storage und die anderen Versionen sind ja natürlich etwas teurer, aber wird sich in Grenzen halten und damit ist es ein sehr günstiges und scheinbar auch gutes Gaming-Tablet. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das kann sich doch sehen lassen. Dann noch ein gescheites Gamepad mit dran und beziehungsweise eben verbinden und dann geht es rund. Und übrigens der übertaktete Prozessor, da gibt es zumindest die Möglichkeit, dass das Ding nicht abraucht, ja, oder eben der Prozessor nur noch am Runtertakten ist. Denn hier ist, nehmen wir natürlich die große Fläche für ein Tablet, klar, mehr Abwärme kann da rauskommen. Nein, da ist sogar noch ein aktiver Lüfter eingebaut, wie bei vielen Red Magic Geräten. Also sollte hier das Ganze doch hoffentlich dann gekühlt genug sein, dass der Prozessor wenigstens seine Leistung auch ausspielen kann. Das ist doch nicht schlecht, ja. Ja, also ich werde keine Gerüchte zum Pixel 10 mehr raushauen. Ich habe ja gesagt, ich finde es echt schade. Wisst ihr, wenn so Leaks rauskommen, wie wir auch hier jetzt haben schon zuhauf, ja, also kommen heute noch einige Leaks von technischen Sachen, aber wisst ihr, das sind Leaks. Die sind von, ja, Quellen, die liegen vielleicht öfters mal richtig, aber das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Aber die Gerüchte vom Pixel, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, das ist frustrierend. Im Prinzip ist es langweilig geworden, dieses Event, was da jetzt kommt, wenn die Pixel-Geräte vorgestellt werden, weil wir wissen schon alles und jetzt sind wieder neue Leaks aufgetaucht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich warte jetzt mal ab, ja, und lass mich überraschen. Wie gesagt, beim Pixel gibt es eigentlich die, und lass mich überraschen, genau, das geht eben nicht, ja, beim Pixel. Höchstens vielleicht mit dem Preis, da schauen wir mal, aber da hat mich Google bisher immer enttäuscht. Ja, seit der Einstellung der Nexus-Reihe hat mich Google immer enttäuscht. Bei Nexus war es gut, aber dann waren die Dinger einfach nur noch teuer, teuer, teuer. Unverhältnismäßig teuer, meiner Meinung nach. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es hier eine Überraschung gibt. Bei Android, da gibt es möglicherweise jetzt demnächst, ich weiß nicht, ob es für welche Version von Android das kommt. Auf jeden Fall bei Android 16 wird es wohl dabei sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Update auch für Android 15, vielleicht sogar für Android 14 kommt. Und es geht darum, um die sogenannten Handoff-Features. Ja, Handoff, etwas, was ich schon oft kritisiert habe, was ich eigentlich lächerlich fand und was es übrigens schon mal am Anfang von Android tatsächlich gab, nämlich, dass zwischen den einzelnen Geräten synchronisiert wird. Das bedeutet Nachrichten zum Beispiel. Wenn ich also auf einem Gerät die Nachricht gelesen habe, dann erscheint die bitte nicht auf dem anderen Gerät als hier, guck mal, du hast eine neue Nachricht. Genau das passiert nämlich normalerweise. Jedes Mal, wenn ich ein Gerät anschalte, was ein paar Tage nicht online war, schalte es dann an, bekomme ich Dutzende von Nachrichten, die schon längst abgearbeitet sind, die schon längst weg sind. Also ziemlich frustrierend das Ganze. Und das soll eben gehen, Handoff. Das heißt, man synchronisiert die Notifications über alle Geräte oder über die Geräte, wo eben aktiviert sind in diesem Handoff. Und dann ist alles wunderbar. Genauso geht es dann aber auch mit Files und Media Sharing. Das heißt, man könnte dann auch Dateien über verschiedene Plattformen her quasi austauschen. Automatisch sozusagen. Das ist auch interessant, aber mir geht es jetzt hauptsächlich um die Notifications, ja, so dass das hier besser geht. Übrigens gibt es auch noch mehr Funktionen, zum Beispiel Cross-Device-Services, ja, in diesem Bereich auch hier ein Call-Casting ist da möglich. Das heißt, man kann auch Videocalls auf ein bestimmtes Gerät umleiten sozusagen, ja, und natürlich auch das Internet-Sharing. Relativ automatisch geht es dann, wenn diese Funktion eben aktiviert ist. Für die eigenen Geräte eben dann. Ne? Genau. So, ganz kurz, Xiaomi 15 Ultra ist ja schon, ja, wird ja schon bald abgelöst, kommt ja schon bald der Nachfolger, das 16 Ultra, ja. Jetzt ist aber ein Xiaomi Redmi 15, 15 5G und 15C in Polen als erstes herausgekommen. Ich frage mich, warum, ob dieser Name Xiaomi Redmi, mit Xiaomi eben 15, ja, ob das richtig gut ist, auch wenn hier, ne, und da sieht man eben den Unterschied, ein Redmi davor steht. Ja. Also Xiaomi Redmi wird das gern genannt, ist ein Redmi, aber ich frage mich, ob das sinnvoll ist. Erstmal die Verwechslungsgefahr, Xiaomi 15, Xiaomi Redmi 15, ja, ist schon mal, weiß nicht, ob das Absicht ist oder nicht, aber egal. Wenn es Absicht wäre, wäre das natürlich schlecht. Aber was ganz anderes ist, ich frage mich, ob diese Reihe wirklich noch zeitgemäß ist. Normalerweise waren das immer sehr schöne Geräte. Also Redmi 13, da war wirklich was los. Aber jetzt zum Beispiel das Redmi 15 5G, 6,9 Zoll, also zwar richtig großes Display, aber dann ein Snapdragon 6S Gen 3 und auch noch, haltet euch fest, 4 GB RAM und 128 GB Storage? Ich habe gedacht, wir sind wieder 2010 gelandet oder 2012. Was ist denn hier los? Das Ding ist einfach nur Sondermüll. Entschuldigung, mit dieser Ausstattung ist es Sondermüll. Da kann man heutzutage ja nichts mehr damit anfangen. Ja, also das ist furchtbar. Und dann das, dieses normale Redmi, ja, das hat dann wenigstens schon, also es ist eigentlich alles ziemlich wahnsinnig. Also das Redmi 15 5G hat nur 4 GB RAM, ja. Das Redmi normal, also Vanilla oder wie auch immer man das nennen will, hat schon 6 GB RAM, also eigentlich, ne, sollte doch die 5G-Version, ne, egal, unglaublich. Also das ist nicht die 5G-Version, dafür ein Snapdragon 685-Chip mit 6 GB RAM, 128 GB Storage, immer noch Sondermüll, ja. Ich meine, man kann 150 Euro dafür ausgeben, ja. Das 5G kostet 210. Aber man kann das Geld auch einfach für was anderes nehmen, mit dem man auch was anfangen kann vielleicht. Das wäre also auch eine Idee, oder? Und dann noch das Redmi 15C, ja, das hat ein 6,9 Zoll Screen wie die anderen, aber haltet euch fest, 720p Auflösung. Ihr habt richtig gehört. 720p, also ich habe gar nicht gewusst, dass es überhaupt heute noch irgendwas ein Display gibt, das nur 720p kann. Das ist ja Wahnsinn. Nur nicht mal Full HD. Da braucht man auch keine 120 Hertz Refresh Rate mehr. Das ist ja furchtbar. entsprechend ist da auch ein Helio G81 drin. Ist ein MediaTek-Prozessor, aber naja, sagen wir mal, ein MediaTek-Prozessor, der vor vielleicht, naja, 10 Jahren oder so in der Leistungsklasse noch interessant gewesen wäre. Auch mit 4 GB RAM, 128 GB Storage. Ich finde, das ist wirklich schäbig. Ja? Das Teil kostet 115 Euro. Da geht man lieber essen damit, dann hat man was davon. Finde ich wirklich übelst. Und das macht auch so, finde ich, diese Redmi-Untermarke von Xiaomi so richtig kaputt. Weil irgendwie das Redmi Pro 15 oder was weiß ich, gibt's. Also ich hab das mit dem 15er nicht verfolgt, das wird vielleicht dann auch kommen, ja, ich guck mal gerade hier in die super Datenbank rein, ja, der ist noch nicht draußen, also wird dann auch was kommen, ja, wahrscheinlich dann Redmi 14 Pro Plus 5G, das war das vorherige Modell, das andere wird dann Redmi Note 15 Pro Plus 5G sein, da sehen die Leistungsdaten dann schon wieder ganz anders aus, ja. Aber dann bleibt eben dieser Name Redmi negativ im Gedächtnis. Also wie man ja, sowas rausbringen kann, das ist für mich schon unbegreiflich, ja. unbegreiflich. Ich kann es nicht nachvollziehen. Achso, ja, das Redmi 15 Pro könnte auch einfach nur Pro heißen und nicht Pro Plus. Ich glaube, da habe ich was gelesen, dass das gestraft werden soll, diese Bezeichnung. Naja, egal. So, jetzt kommen wir zum ersten, ja, Boliden. Das ist noch eigentlich noch harmlos, ist relativ normal, das Smartphone, ja, aber es ist ein Outdoor-Gerät und vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant. Die überbieten sich ja momentan mit riesen Akkus, ja. Das hier finde ich zwar auch, ist so ein kleiner Bolide, ja, aber immerhin nicht ganz so dick wie die anderen. Hat auch nur, in Anführungszeichen, ein 8800 mAh Akku. Das reicht dicke für ein, zwei Tage, ja, absolut, also mit richtiger Benutzung und so. Hat ein Dimensity 8200 Chipsatz drin, also am oberen Ende von Midrange, nicht schlecht. 12 GB RAM und 512 GB Storage und Android 15, 6,7 Zoll Display, 120 Hertz, Full HD Plus AMOLED Screen, ja, auch nicht schlecht, Gorilla Glass 5, mit Fingerabdruckscanner unter dem Glas und WP210. Heißt das Gerät, das WP210 von Ukitel. 32 Megapixel Selfie-Kamera und 108 Megapixel Hauptkamera mit 2 Megapixel Makrokamera gemischt. Die Makrokamera mit 2 Megapixel kann man ja vergessen. Ne? Klar, logisch, 108 Megapixel. Mal gucken, das ist ein Samsung CMOS, von daher könnte es was sein, Samsung-Sensor, aber ja, müsste man eben auch mal dann testen. Vielleicht gibt es irgendwo schon Testfotos, ich habe jetzt keine gefunden, weil es relativ neu ist, sehr, sehr neu. Das ist noch nicht verkäuflich zu erwerben, aber man kann sich schon mal das ins Auge fassen. Ja, 45 Watt Charging, NFC, IP68, IP69K, Miel Standard 810, auf jeden Fall, ne, ganz klar, die Ukitel-Dinger, tja, ich sag mal, die sind für einen harten Einsatz gedacht, deswegen Outdoor-Geräte, 13,7 mm dick, also 1,37 cm, jetzt muss ich mir das gerade mal anschauen, ja, das ist nicht ganz dünn, aber wie gesagt, das hält sich noch im Rahmen. Für das, was man dann eben an Akkuleistung bekommt, ist das eigentlich phänomenal gut. 311 Gramm hält sich auch noch in Grenzen. Und es ist ein richtiges sogenanntes Rugged Phone. Ja, und hat eben schnelle Leistungsdaten. Nicht schlecht. Das Gerät kostet, wenn es erscheint, nur auf der Ukitel-Webseite wohl, 345 Euro. Euro, was ziemlich gut ist, meiner Meinung nach. Ziemlich gut. Für das Gerät durchaus in Ordnung. Also wer keine übermäßig spitzen Kameraleistung braucht, der kann das durchaus in Betracht ziehen. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Ne? Gut, dann gehe ich gleich mal zum nächsten Thema. Suchdeal, ja genau. Apple hat ein kleines Problem und zwar, die sollen ja, die sind unter Beschuss wegen dieser Zahlung, die die von Google bekommen, damit es eben die Google die Standardsuche bleibt bei Apple. Dafür zahlt Google nämlich jede Menge Geld. Das ist aber in der Kritik schon einige Zeit und immer wieder wird vom US-Justizministerium klargemacht, dass es so nicht geduldet werden kann. Es ist also in Gefahr. Apple hat jetzt klipp und klar gesagt, das hätte schlimme Auswirkungen auf Apple, wenn diese Einnahmen wegfallen würden. Denn jetzt müsst ihr euch, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das habe ich nicht gedacht, dass es so krass ist. Also ich hoffe, das ist hier kein Fehler bei den Zahlen. Ja, aber ich denke mal, da das auf einer verlässlichen Seite steht, und zwar schon länger steht, dass es auch tatsächlich stimmt. Es geht hier um 20 Milliarden Dollar. 20 Milliarden Dollar, die Google an Apple bezahlt, dafür, dass in Safari und so Google die Standardsuche ist. Das Apple-Dienste-Geschäft, ja, hat ein letztes ein Rekordergebnis eingefahren, ja, für mit 27,4 Milliarden Dollar. Das heißt also, wenn die Einnahmen von Google wegfallen würde, dann wären statt 27,4 Milliarden Dollar Einnahmen nur noch 7,4 Milliarden Dollar Einnahmen. Das ist eine Katastrophe für Apple. Das wäre wirklich eine Katastrophe. Und klipp und klar haben die das auch jetzt gesagt. Apple warnt eindringlich davor, vor diesem möglichen Verlust von diesen Einnahmen von Google. Das würde Apple zusetzen. Natürlich, Apple hat eine riesige Kriegskasse. Ja? Das würde die nicht gleich in die Knie zwingen. Aber ihr versteht, vor allem für die Aktionäre, wenn ihr 20 Milliarden Euro pro Jahr reinscheffelt, ja, und dann sind es auf einmal nur noch 7,4 Milliarden, dann werden nicht nur die Anleger Schaum vom Mund kriegen, sondern dann wird das Kapital auch abbauen. Ja? Apple hat viel Kapital, kein Problem, aber die würden ja dann quasi Kapital quasi verlieren. Ja? Und wie die das kompensieren wollen, ist vollkommen unklar. Also eins steht fest, mit ihren AI-Funktionen geht das nicht. Das war ja die Überlegung, Apple macht jetzt AI und braucht dann Google nicht mehr. Ja, aber das Problem ist, wer zahlt dann? Kann man tatsächlich das reinholen mit einer AI-Suche, was Google einem bezahlen wird, nämlich 20 Milliarden Dollar? Das würde, wenn das überhaupt jemals funktioniert, würde das viele Jahre dauern, bis hier die Einnahmequelle erschlossen ist. Ich kann ehrlich gesagt auch nicht verstehen, warum Google so viel Geld dafür bezahlt. Ich meine, sie haben ihre Gründe wahrscheinlich. Vermutlich geht es da auch um den Markt an sich und die Aktionäre und so weiter, ja. Die können dann sagen, hier, ne, wir haben Apple und dort ist auch die Suchmaschine jetzt von Google. Wir sind überall, perfekt. Ne? Sogar bei unserem größten Konkurrenten sind wir auch noch drin. Ne? Dann kann Apple so viel schimpfen auf Android, wie sie wollen. Ja? Aber sie sind trotzdem, Google ist trotzdem im Apple drin. Also im iPhone, im iPad ist Google drin. Das muss man sich vorstellen, ne? Die schärfsten Konkurrenten. Aber das hat halt eben seinen Preis. Und die haben vielleicht Angst, dass wenn jetzt das wegfallen würde und Apple würde eben was anderes machen, ja, dann würden die Aktien vielleicht ziemlich nachgeben, weil dann wäre Google im Apple-Universum eben nicht mehr so relevant, wie sie jetzt sind. Ja. Aber dafür 20 Milliarden... Wie gesagt, ich stecke da nicht drin, aber eins steht fest, wenn Apple eine Suchmaschine oder eine AI-Suche macht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die damit 20 Milliarden US-Dollar verdienen. Ich weiß ja nicht, wie Google 20 Milliarden US-Dollar verdient durch die Suchmaschine. Keine Ahnung. Ich denke, das wird hauptsächlich das Werbegeschäft sein, aber egal. Ihr seht aber, das Problem ist, dass die entsprechenden Stellen in den USA versuchen eben zu verhindern, dass dieser Deal weiter besteht. Und zum Beispiel hat ja August 2024 ein US-Bundesrichter entschieden, dass der Vertrag zwischen Google und Apple nicht möglich ist. Laut US-Kartellrecht wird es also gegen dieses verstoßen. Aber es hat noch keine Konsequenzen gegeben. Es wurde nicht festgelegt, was man da machen kann. Und zwar wahrscheinlich aus gutem Grund. Ne? Aber jetzt geht so langsam Apple dahinter auf Grundeis. Wie gesagt, die nagen dann nicht am Hungertuch. Aber das sind dann stetige Einnahmen, die wegfallen. Und 20 Milliarden sind auch für ein Unternehmen von für Apple, wie Apple, eben keine Portokasse und vor allem nicht für die Anleger. Und das würde sehr viel Kapital vernichten. Ich glaube, da würde der Aktienkurs erstmal gewaltig nach unten gehen. Aber naja, okay. Nun denn, wir werden sehen. Außerdem noch sowas am Rande. Bisher kann ja Google immer den schwarzen Peter für alles, ne, für die Daten und so weiter, für Datensicherheit und Privatsphäre und so weiter, kann ja Apple wunderbar den schwarzen Peter zu Google rüberschieben, na, weil die haben ja keinen solchen Dienst wie Google. Aber wenn Google da, wenn Apple dann mit Google konkurrieren müsste, müssten die ebenfalls so einen Dienst aufbauen. Und zweimal und dreimal dürft ihr raten, was für Daten dann eben genutzt werden müssten, damit man so eine Suche auch machen kann. Ja, genau, dann wäre Apple genau wie Google. Ja? Denn ohne die Daten geht nichts. Ohne die Daten könnten die keine kein Marketing machen, keine Werbung vertreiben und dann könnte so eine Suchmaschine auch niemals was einbringen, sondern nur Kosten. Und die Kosten wären hoch. Serverparks betreiben, für die Suchanfragen etc. etc. Ihr seht, so einfach ist es nicht. Die Suche im Internet ist eigentlich ein extremes Verlustgeschäft. Deswegen hat es auch noch keine Suchmaschine geschafft, unabhängig von allen, ihre eigene Suche hochzumachen. Das haben nur ganz, ganz wenige geschafft. Ja. Die meisten greifen eben auf die Suche zurück von anderen, zum Beispiel von Bing oder von Google und sind nur so quasi so ein Proxy quasi. Ja, also Startpage.com, DuckDuckGo, das sind alles, die greifen alle nur auf Google oder Bing zu, ja, und leiten dann die Sachen anonymisiert weiter. Das ist alles. Und das hat eben einen Grund. Sowas stampft man nicht einfach so aus dem Boden raus. Das kostet nämlich erstmal Geld. Und deswegen gab es ja auch immer so viele verschiedene Dienste. Übrigens deswegen sind auch so viele Google-Dienste erschienen. Ja, am Anfang war nur die Google-Suche, aber viel Geld konnte man damit nicht verdienen. Okay, Werbeanzeigen in der Suche, das war's. Ja, aber dann die Dienste, dann baut alles aufeinander auf und alles verschachtelt sich ineinander. Dann hat man ein Datenmodell, das wiederum genutzt werden kann. Und dann kann man zu den Firmen sagen, hier, wir haben ein umfassendes Datenmodell. Wir wissen genau, was unsere User wollen und was für Interessen die haben. Bei uns könnt ihr Werbung schalten. Wir geben es genau den Usern, die eben sich dafür interessieren. Und dann ist euer Geld nicht das Fenster rausgeworfen, sondern wir haben die Daten. Und sowas müsste Apple dann auch machen, wenn sie Geld verdienen wollen. Ganz klar. Oder die machen dann, ein Abo, ja, iOS kostet im Monat 59,99, dafür könnt ihr es dann nutzen. Hier, abwegig, ich weiß ja nicht, ich traue allen alles zu, wenn es ums Geld geht heutzutage. Ja, gut, wir bleiben noch mal kurz bei Xiaomi. Die hatten sich ein interessantes Ziel gesetzt. Die wollen nämlich 5 Millionen AI-Classes verkaufen bis 2027. Und wenn ihr jetzt sagt, nur 5 Millionen, das ist aber schwach, ja, dann, naja, ich sag mal so, bei den Mengen, die eigentlich erwartet werden von diesen AI-Wearables, ja, dass die Leute das akzeptieren und die Zahl der Mitbewerber, Ray-Ban und so weiter, die ebenfalls sowas anbieten, da ist das schon ziemlich optimistisch, sage ich mal. Ja? Also ziemlich. Ich weiß nicht, ob sie das hinbekommen. Wenn ja, wäre das ein Achtungserfolg. Aber man sieht auch, dass der Markt dann halt doch noch relativ überschaubar ist. Momentan rechnet eigentlich niemand mit einem riesen Hype mit diesen Brillen. Ja, aus den Gründen, die ich ja schon mehrmals gesagt habe, es ist eine Brille. Und es ist auch noch eine Brille, die eine gewisse Form haben muss, damit eben die Sensoren etc. da reinpassen kann. Und wenn ich da sehe, wie wählerisch manche Leute sind, ja, zahlen 200 Euro mehr, nur weil das Gehäuse eine andere Farbe hat oder das Gestell eine andere Farbe hat. Ja. Wenn es den Leuten egal wäre, dann würden die alle die Kassengestelle nehmen und basta, ne? Aber es ist nicht so. Leute hauen richtig Kohle raus für die Brillen. Richtig Geld. Ja, unglaublich. Das heißt, da lässt man sich nicht einfach irgendwas hier hinklatschen und sagt, ja, ist ja egal, wie es aussieht, ich nehme das einfach und fertig, ne? Hat coole Funktionen drin. Ach, so funktioniert das nicht mit Brillen. Aber wie gesagt, das wären, und viele Leute, die eben keine Brille wollen, werden die eine Brille anziehen, weil sie jetzt eben diese Funktion haben wollen. Ja, also das ist auch wieder so eine Geschichte, ne? Aber ja, das hatten wir ja schon mal und deswegen denke ich, wird das auch noch eine spannende Geschichte werden. So, zum nächsten Boliden. Ulefone will natürlich Ukitel nichts nachstehen, aber das Telefon ist dann wieder was ganz anderes, ist kein jetzt Konkurrent zu dem WP120, sondern das Teil des Ulefone Armor 33. Das Teil geht keine Kompromisse ein, was den Akku anbetrifft. 25.500 mAh Akku. Ja, ihr habt richtig gehört. 25,5 Ampere. Nicht Milliampere, Ampere. 25,5 Ampere. Das Ding ist ja irre. Das ist ja schon fast eine Autobatterie. Irre. Alter Schwede. Ja, und es ist dick. Es ist wirklich dick. Ich guck mal, ob ich hier Gewichts- und Größenangabe finde. Kann man vorstellen, dass es nicht ganz so in den Vordergrund rücken, wobei es ja eigentlich klar sein dürfte, dass das Ding nicht gerade dünn ist. Ne, ich finde es auch nicht. Ist ein klein wenig langsamer als das WP120. Kommt mit einem Dimensity 7300X Prozessor. 16 GB LPDDR5 RAM. Und 512 GB UFS 3.1 Storage. Ja, also das Storage reißt es wieder raus zu einer Geschwindigkeit her. Denke, die könnten sich gute Duelle liefern. Prozessormäßig das WP120 jedenfalls schneller. Und es hat eine Besonderheit. Wie alle Geräte von Ulefone ist ja immer eine Besonderheit, ein Gimmick vorhanden. Ja, und bei dem ist es die Rückseite. Da ist nämlich ein vollwertiges, komplett nutzbares 3,5 Zoll Display drauf. Und das ist nicht nur ein Display, wo man einfach nur die Uhrzeit oder so angezeigt bekommt, wie so viele, ne, diese kleinen runden Displays. Das hat man dann die Uhr drin, ist bei meinem Q-Bot auch so. Ne. Nein, nein, sondern das ist tatsächlich ein richtiges Display, wo man das Handy komplett damit benutzen kann. Ich meine, okay, sicherlich, man kann da sicher schon andere Sachen damit machen, aber man kann auch komplettes Handy damit nutzen. Ich weiß nicht, warum man das machen soll. Vielleicht, wenn man das Riesenteil halt mit einer Hand benutzen möchte, dann hat man das kleine Display hinten, ja, okay. Ansonsten kann man da eventuell andere Sachen noch anzeigen lassen auf diesem Screen. Und ja, also ich muss sagen, es ist. Ich find's gut. Also es ist ein ganz neue Idee, so etwas zu machen. Quasi auf der einen Seite ein riesiges Display, auf der anderen Seite ein kleines Display. Ja, Platz ist da ja genug. Hat 66 Watt Fast Charging, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz auf dem normalen Hauptdisplay, das übrigens 6,95 Zoll ist, also knapp 7 Zoll. FHD Plus und auf der Rückseite ist es 60 Hz Bildwiederholfrequenz bei 3,4 Zoll und 50 Megapixel Kamerasensor, 64 Megapixel Infrared Night Vision Sensor, ja, also auch wie das Gerät, was ich letzte Woche vorgestellt hatte, und eine 32 Megapixel Front-Facing Kamera, natürlich wie immer. Ist das voll outdoor-tauglich mit IP69K, IP68 und Miel-Standard 810H getestet? Ja. Hat einen sogenannten USMART-Connector, wo ihr noch Zusatzgeräte wie zum Beispiel Endoskope oder ähnliches anschließen könnt. Und eben, wie gesagt, 16 GB RAM und 512 GB Storage und beides recht schnelle Versionen davon, UFS 3.1 bzw. LPDDR5. Wird ausgeliefert erstmal mit Android 14. Das ist wohl der größte Schwachpunkt, dass Android 14 drauf ist. Ob das jemals Android 15 bekommt, ist fraglich, ja. Hier stellt sich auch die Frage, wie sieht es aus? Europa, ne, müsste eigentlich dann durchaus 5 Jahre OS-Updates bekommen, halte ich aber ehrlich gesagt für ausgeschlossen. Deswegen wird es spannend sein, zu sehen, ob die das in die EU ausliefern oder nicht. Ja, weil hier kann man wirklich froh sein, wenn Android 15 auf das Gerät kommt. Ja, definitiv. Ansonsten aber sehr gut, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.4, hat auch Infrarot-Blaster drin, ja, und damit kann man natürlich dann auch Infrarotgeräte steuern, Fernseher oder ähnliches, und das ist dann eben, ja, ein sehr interessantes Gerät, ist wie gesagt richtig dick, aber irgendwo müssen die 25.500 mAh ja auch hin, ja, das ist klar. Und deswegen, ja, werden wir mal sehen, wie das sich hier positioniert. Wie gesagt, das ist das Armor 33 Pro. Nicht verwechseln mit dem Armor 33 ohne Pro. Das ist ein anderes Gerät. Das ist zwar auch sehr, hat auch einen sehr großen Akku, hat aber weniger Leistungsdaten, zum Beispiel nur ein Helio G100 Prozessor und hat auch nur 4G statt 5G und hat auch nur 12 GB RAM. Also das ist ein ganz anderes Gerät, quasi eine abgespeckte Version. Ja, genau. So ist es. Und es hat hinten auch kein Display übrigens, sondern ein Licht, ein sehr helles Licht, also ein Strahler, müsste ich mal sagen. Richtiges Flutlicht ist das. Kein Witz, das ist so hell. Also ich würde euch nicht empfehlen, da einfach so reinzugucken. Und auch ein sogenanntes Warnlicht, das wird man wahrscheinlich nie gebrauchen, aber okay. Ne? Das ist so wie, also so rot-blau, ne? Ist dann so wie so ein amerikanisches, ja, Polizeiauto-Licht, ja, vollkommen sinnlos. Aber die LED, ja, das kann man gebrauchen. Also wenn ihr beim Campen den Wald um euch herum taghell machen wollt, ist genau das Richtige dafür hinten dran. Aber wie gesagt, das ist das Armor 33, das Armor 33 Pro mit dem Display auf der Rückseite. Ja, klar, hat dann natürlich kein Flutlicht drin, aber ja, genau. Ist dann aber anderweitig halt zu verwenden. Coole Sache, ich finde es genial. Ich bin gespannt, ich würde es gerne mal ausprobieren, ich hätte es gerne mal in der Hand, um das 3,4 Zoll Touchscreen-Display auf der Rückseite zu auszuprobieren. Man sieht auch schon, es ist die vollständige Android-Oberfläche mit allem drum und dran. Also ihr könnt sagen, da hinten dran ist wie ein kleines Android-Smartphone. Ja, es ist unfassbar. Es ist nicht von dieser Welt. Ja, unglaublich. Und wie gesagt, wenn man die dann unabhängig voneinander ansprechen kann und es kann, und es wird per Software, das weiß ich nicht genau, es wird aber davon gesprochen, dass das Interface Multiple Display Modes unterstützt, ja, und auch eine schöne Transition, also ein Übergang gibt zwischen den mit Front und dann Backscreens. Ja, also, mal gucken. Ich hätte es gerne mal in der Hand, wie gesagt, aber naja, das wird wohl so schnell nichts werden. Schade. Gut, dann Realme GT 8 Pro. Das heißt es, bei Gizmo China wird die Industrie durcheinander wirbeln mit den Top-Notch Specs, die erwartet wird bei diesem Gerät. Wenn wir was warten, das GT 8 Pro. Da hat sich wieder Digital Chat Station zu Wort genannt und hat da ein bisschen was geleakt, also so Rumors, ja. Und da soll eben in diesem Gerät ein Snapdragon 8 Elite 2, wenn der verfügbar ist, eingebaut sein. Das heißt, es wäre dann einer der schnellsten Prozessoren auf dem Markt mit einem 6,85 Zoll OLED-Screen, ja, 2K, und 200 Megapixel Periskop-Telefoto-Kamera, ja, Und auch noch einen großen Sensor, das ist jetzt nicht genau spezifiziert. Ja, vielleicht Glück mit 1 Zoll, ja, das weiß ich nicht, wird sich zeigen. Und ein 3D-Fingerprints-Sensor, sowie eben auch ein Metallrahmen, damit das Ganze auch stabil ist. Es werden Preise, ja, spekuliert, ja, dass die losgehen würden bei 3.999 Yuan. Das wären umgerechnet direkt $555. Das heißt dann im Endeffekt in Euro realistisch 699 mindestens. Ja, mindestens. Aber für einen Snapdragon 8 Elite 2 wäre das so günstig, dass ich die Überschrift verstehen kann, dass dann die Industrie durcheinander geworfen würde. Würde also das tatsächlich, sagen wir mal, für 699 rauskommen, da müssten sich aber die Großen warm anziehen. Denn das wäre ein Nexus-Moment. Damals, als das Nexus, glaube 5 war das, rauskam, oder ne, was Nexus 4, ich weiß nicht mehr genau, wo man klar gesagt hat, okay, das ist das beste Smartphone technisch auf dem Markt. Das ist top. Besser geht's momentan nicht. Und der Preis war so niedrig. Kein anderes Smartphone war auch nur in die Nähe dieses günstigen Preises gekommen. Ja, das war der absolute Hammer. Ich glaube, 399 Euro war damals der Preis. Ja, für das beste Smartphone, das man auf dem Markt bekommen kann. Das war der große Hammer. Und das könnte der Moment sein für Realme mit diesem Gerät GT 8 Pro, wenn das sich tatsächlich bewahrheiten würde. Okay. Dann guckt man mal weiter. Dimensity 8500 Prozessor, der hat jetzt eine verbesserte, oder der kommt mit einer verbesserten GPU, um damit über 2 Millionen AnTuTu-Score zu bekommen. Ja, Dimensity 8500 ist eigentlich ein Mid-Range-Prozessor, kommt dann aber eben schon in die Leistungsdaten von den jetzigen High-End-Prozessoren rein. Das ist sehr schön. Der neue High-End-Prozessor von MediaTek wird ja der Dimensity 9500 sein, der ist ja schon angekündigt. Und auch hier kann man einiges erwarten, ja, von diesen Prozessoren. Nur was im Moment bekannt ist, sind wirklich nur ganz vage Gerüchte. Also weitere Sachen sind ganz vage Gerüchte. Von daher warte mal einfach noch ein bisschen, bis es dann eben soweit ist und der offiziell eben hier vorgestellt wird, das Line-up mit Dimensity 9500 und Dimensity 8500. So, ein anderes Gerät, das ist jetzt nicht der Überflieger, was Geschwindigkeit und so weiter betrifft, aber es ist ein Überflieger, was Design betrifft. Ihr wisst ja, da habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten bei den Smartphones, weil die eben alle gleich aussehen und das mag ich nicht, ja. Es muss doch was anderes geben. Ja, auch das ist hier nur ein rechteckiger Kasten, ja, mit Display, aber immerhin ist die Rückseite mal ein bisschen anders gestaltet. Ein Relief, ein Muster sozusagen, ja, nicht eine glatte Oberfläche oder ähnliches. Nicht, ja, kein Kamerabump, der jetzt aussieht wie alle anderen, sondern ein bisschen anders da mal. Ja, da muss man schon froh sein. Und natürlich die Beleuchtung, die hinten dran ist, die sogenannten Mac-Lights, ja, das sind so LED-Strips, die auf dem Backpanel dran sind. Ja. Und die Farben sind ebenfalls genial. Mir gefällt absolut Pulse Green. Ja, das ist die beste Farbe überall. Das ist bei mir schon so ins Olivgehende und das mag ich ja besonders, so olivfarbene Sachen. Ne? Dann gibt es aber auch noch Cyber Blue, ein richtig sattes, knalliges Blau und Plate White. Ja, und das ist einfach, ja, weiß. Ne? Richtig genial. Also die Farben sehen gut aus, das Design hinten ist super gut und die Lightstrips, dieses Mac Lights, das ist wirklich noch das Tüpfelchen auf dem i. Ich weiß nicht, wie die programmierbar sind. Ich glaube, es gab schon mal von Infinix sowas. Ich meine, da war was, dass die programmierbar sind und die zeigen auch den Mode an, in dem man ist. Ja. Das heißt, also es gibt da so ein E-Sports-Mode und Performance-Modes. Ich glaube, da war irgendwas, dass die das anzeigen auf der Rückseite damit. Und das finde ich ziemlich genial. Dann 16 GB RAM, LPDDR5X, bis zu 256 GB Storage. Bisschen mau, aber wie gesagt, es ist kein High-End-Gerät jetzt. Ja. Und hier die AnTuTu-Score ist bei 779.000, hä? Ist das nicht ein bisschen wenig? Egal. Naja, okay. Doch, steht zumindest mal so hier. Ja, 779.000 bei AnTuTu. Und das ist ja schon mal was. Yep, so ist es. Übrigens, lese ich gerade, also, sorry, 8 GB RAM, 8 GB LPDDR5X RAM, unten in der Werbeanzeige steht es ein bisschen anders drin, ja, da steht 16 GB, aber ein Sternchen, und das heißt also 8 GB echtes LPDDR5X RAM, das andere könnt ihr dann wieder vergessen, weil das aus dem Speicher genommen wird, also viel zu langsam, ja, würde ich nicht empfehlen. Und da haben jetzt die 7400 Chipsatz drin, ja, 144 Hertz AMOLED-Screen, sieht alles ziemlich gut aus soweit. Preise zu erwartenden, ja, das ist sehr schwierig zu sagen, aber ich denke mal, dass Infinix hier auch wieder Kampfpreise hat. Kommt es in Deutschland? Keine Ahnung, ob das nach Europa kommt. Leider, ist das sehr ungewiss, ja. Genauso ungewiss wie bei dem nächsten, denn bei dem IQ Z10 Turbo Plus, das kriegt zwar 3,26 Millionen AnTuTu Score drauf, sagt zumindest IQ, also IQOO, ja, ich sage einfach IQ. Und damit wollen die natürlich ihre Serie sozusagen fortsetzen. Das sind eigentlich immer mit die performantesten Geräte auf dem Markt, die IQ-Geräte, und dieses Gerät kommt jetzt mit einem MediaTek Dimensity 9400 Plus, also ein verbesserter Prozessor. Klar, der 9500 ist noch nicht draußen, also der schnellste ist momentan der 9400 Plus, und das entsprechend dann gepaart mit LPDDR5X RAM, Ultra RAM, 9600 Megabit pro Sekunde, ja, UFS 4.1 Storage ist da drin, also extrem schnell, und kann damit eben dann bei AnTuTu satte 3,26 Millionen Punkte erzielen. Da ist auch eine 8000 mAh Batterie drin, damit es eben auch eine Zeit lang zu nutzen ist. 90 Watt Wired Charging ist da möglich. Und die haben hier ein Liquid Cooling System drin, und das Ganze auch mit 144 Hertz Bildwiederholfrequenz in dem sogenannten High Frame Mode. Und das ist eins der ersten Smartphones, die auch tatsächlich die 144 Hertz in quasi in der Praxis unterstützen für Valorant beispielsweise, ja. Das ist ein Game von Riot Games und Tencent, und die haben das optimiert, damit es auch tatsächlich für die 144 Hertz möglich ist. Also wow, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz in einem Spiel, puh, also reell nutzbar, wow, das muss richtig genial aussehen. Aber auch das, wie gesagt, ob das jemals nach Deutschland kommt, ist mehr als fraglich. Gerade das IQ, die Firma IQ hat eigentlich wenig mit Europa oder sonst irgendwas am Hut. Die bringen eigentlich die Geräte fast nur in China exklusiv raus. Und ich befürchte, das wird bei diesem Gerät auch nicht anders sein. So, noch ganz kurz. Ich habe zwar vorhin schon mal angesprochen, der Dimensity 9500, ja, ist ja der Flaggschiff-Prozessor. Wir haben ja gesagt, der Dimensity 8500 ist da dieser Midrange-Prozessor, über den ich vorhin gesprochen habe. Der 9500, der will 40% bessere GPU-Leistung bringen, damit natürlich für Spiele Unglaublich, ja. Und auch verbessertes Raytracing. Auch das für Games, aber auch für andere Anwendungen sehr, sehr nützlich. Und das heißt, hier wird erwartet, dass der also ein Kopf-an-Kopf-Rennen sich liefert mit dem Snapdragon 8 Elite. Ist es momentan schwer zu sagen. Denn Qualcomm verspricht da mit dem Snapdragon Elite 2 die ja den Himmel auf Erden. Ja, sehr aggressiv. Keine Ahnung. Bisher hatten die MediaTek-Prozessoren, die neueren, so ab 9200, glaube ich, immer dem aktuellen Pendant von Snapdragon so ganz leicht die Nase vorn, aber eben bei der GPU, da hat immer Snapdragon die Nase vorn gehabt. Jetzt haben die hier das massiv verbessert, die GPU. Wenn es jetzt auch mit dem Prozessor so ist wie bei den alten Prozessoren, also bei dem Vorgänger, dann würde ich sagen, wird es ganz schön eng und man hat wieder zwei Top-Prozessoren, die sich eigentlich nichts schenken. Das finde ich ziemlich gut. Dann kann man, können die Hersteller und auch der Kunde entscheiden, was wollen sie denn. Beim Hersteller ist natürlich der Vorteil, dass sie die Geräte eventuell billiger anbieten können. Nur wie viel billiger, weiß ich nicht. Man hat es ja auch schon gesehen beim Dimensity 9400. So viel billiger war der jetzt auch wieder nicht mehr als der Snapdragon 8 Elite. Vielleicht war auch das der Grund, warum es immer noch keinen so Durchbruch gibt, einen so einen großen Durchbruch für die High-End-Dimensity-Prozessoren. Ja, also keine Ahnung. Jedenfalls werden die nicht so heiß wie die Bratpfannen und so, ne? Also, ja, genau. Okay, Epic hat ja gegen Google ein richtig dicker Sieg eingefahren. Ja, also so richtig dick. Und das bedeutet, so titeln viele Tech-News-Portale, Android wird sich für immer verändern. Ja, durch dieses Urteil. Das ist sehr hochgegriffen. Ja. Was sich auf jeden Fall verändert, ist die Einnahmequelle für Google. Denn jetzt ist es erlaubt, dass eben andere App Stores den kompletten App Store von, den kompletten Play Store von Google anbieten dürfen in ihrem eigenen Play Store. Einmal das. Und dass das Anbieter von Apps ihr komplett eigenes Zahlungssystem verwenden dürfen. Google hat da natürlich jetzt gleich noch eine sogenannte Emergency Motion eingereicht. Das heißt, die sagen, okay, wir brauchen hier Zeit, das geht nicht, das wäre eine Katastrophe, alles wird den Bach runtergehen und deswegen müssen wir hier Emergency Motion stellen, ja, das heißt, es wird jetzt erstmal noch aus der Not heraus zurückgestellt und wird nicht sofort vollstreckt. Das ist das, was die anstreben. Ich weiß nicht, ob das schon so entschieden ist, ob das okay ist oder ob die Gerichte sagen, nein, es gibt keinen Aufschub, ihr müsst es sofort umsetzen. Ehrlich gesagt, das glaube ich aber nicht, weil den Gerichten dürfte es klar sein, dass das eben so nicht geht. Ja, sowas kann man einfach nicht von heute auf morgen machen. Und deswegen denke ich, wird es da noch etwas dauern. Meine Erwartung ist, dass es 2026 dann, Anfang 2026 dann Realität wird. Ja, und dann wird wirklich einiges drunter und drüber gehen. Ob das Android für immer verändert, das wird sich zeigen. Ja, also Google hat dann ein Problem, dass sie quasi, also zumindest in der Theorie, kein Geld mehr machen könnten mit Android-Apps. Natürlich ist das nicht so per se zu sagen, denn das gilt ja nur für die Apps, die sich entschließen, auch selbst ein eigenes Zahlungssystem zu nehmen. Die anderen, die sagen, nee, das ist mir zu viel Stress, da habe ich zu viel Ärger damit. Ich lasse es einfach bei Google. Google kümmert sich drum. Dafür kriegen die 30%. Ist alles okay, kein Problem. Ja, nur wie viele werden dann rausgehen? Tja, und das ist die Frage. Die Großen, das sieht schon so aus, als ob die das machen. Also Epic ja mit so einem Fortnite sowieso ist ja klar. Die haben ja auch geklagt. Aber dann wird es noch andere große Firmen geben, denke ich, die das ähnlich machen. Und es gibt auch alternative App Stores, die, und das finde ich besonders bemerkenswert, die dann quasi eigene Apps in ihrem App Store anbieten können, zu deren Konditionen, alles klar, aber zusätzlich alle Apps, die im Play Store sind, auch in diesem alternativen App Store anzeigen können. Wow. Das ist schon ziemlich heftig. Was am Schluss davon übrig bleibt, wer das macht, wird man sehen. Bei Apple und den Browsern ist es ja momentan auch so. In der EU dürften jetzt echte Browser, alternative Browser gemacht werden, falls ihr das nicht wisst. Also zum Beispiel Chrome und Firefox. Wenn man die auf iOS installiert, habt ihr nicht den richtigen Firefox oder den richtigen Chrome, sondern ihr benutzt weiterhin den Unterbau von Safari, nur die Oberfläche ist anders. Und das wurde eben in der EU als für illegal erklärt. Hier dürfen also die Browserhersteller ihr eigenes System drauf machen. Das heißt, ein echter Firefox könnte es geben. Tja, aber die Realität sieht anders aus. Es gibt keinen echten Firefox, auch nicht in der EU. Es gibt auch keinen echten Chrome, auch nicht in der EU, weil es eben nur für die EU gilt. Ja? Okay, das ist nur ein Beispiel dafür. Wenn etwas erlaubt ist, heißt es noch lange nicht, dass es die Firmen auch machen. Die müssen auch eine Perspektive haben. Und ob jetzt hier wirklich diese Sachen dann zum Tragen kommen, ob es dann wirklich einen ultimativen App Store gibt, ja, der eben die Google Apps mit drin hat und eigene Apps, das wird sich zeigen, weil können die damit Geld machen oder nicht? Das ist eben die Frage. Und andere alternative App Stores, die rühmen sich ja gerade damit, dass sie eben kein Play Store sind. Also zum Beispiel F-Droid, die werden den Teufel tun und Google Apps in ihren Play Store reinlassen. Die sagen ja extra, die werben ja extra mit Google frei hier. Ja, also es ist eben die Frage, ob es tatsächlich ankommt und wie es ankommt. Und deswegen sage ich auch, es ist nicht alles so heiß, wie es gegessen wird. Ja? Es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Heieiei. Okay, jetzt weiß ich, ich muss langsam zum Ende kommen. Ja, wenn sowas passiert, weiß ich, okay, jetzt wird es langsam Zeit. Ne? So. Und jedenfalls, da wird eben dann noch ein bisschen was passieren. Und ich denke, ja, also im Endeffekt wird Android überleben und im Endeffekt wird Google überleben. Auch wenn es natürlich ein herber Schlag ist. Klar, irgendwann wird Google überlegen, wenn es tatsächlich so kommen würde, und es würden sehr viele eben das eigene Bezahlsystem nutzen und sehr viele alternative Stores geben und Google könnte nichts mehr mit den Apps verdienen, dann kann ich euch sagen, dann wird Google Android fallen lassen. Das steht fest, denn Google ist und muss gewinnorientiert arbeiten, sonst werden die Aktionäre sauer. Ja. Und Google hat es gezeigt, wenn etwas nicht sich massiv lohnt, dann kommt es auf den Google-Friedhof. Ja? Aber wie gesagt, das ist eben extrem unwahrscheinlich, weil es eben genauso nicht passieren wird. Es ist genauso wie mit den E-Autos. Ja, ja, was wäre denn, wenn jetzt alle Autos Elektro fahren würden? Da würde alles zusammenbrechen, das ganze Energienetz. Ja, erstens, unser Energienetz ist ziemlich gut. Und zweitens, genau das passiert halt nicht über Nacht. Es stehen nicht morgen alle Menschen auf, die ein Auto haben und haben jetzt ein E-Auto. Ja, so, das ist die Realität. Das heißt, es geht ein langsamer Prozess und ich denke, so wird es hier auch sein. Das ist ein langsamer Prozess und ja, mal gucken, was dann eben am Schluss dabei herauskommt. So, und am Ende sind wir immer bei der App der Woche gelandet. Und naja, wenn ihr jetzt auch so irgendwie so vielleicht ein bisschen ja, Stress ablassen wollt, ne? ihr kennt ja die berühmte Szene, ne? Star Wars, ja, und Alderaan, wie das durch den Todesstern in die Luft gejagt wird. Ich sag euch, das sind Kinkerlitzchen gegenüber dieser App. Bei dieser App könnt ihr nämlich nicht nur einfach einen Planeten wegpusten, ihr könnt ganze Sonnensysteme zerstören, ja. Die App heißt Solar Smash und macht ihrem Namen alle Ehre. Ja, natürlich könnt ihr euch auch mit den einzelnen Planeten herumschlagen, ja, dort die verrücktesten und seltsamsten Sachen loslassen. Also egal, Meteoriteneinschläge, schwarze Löcher, Monster, die ganze Planeten vertilgen, oder auch Waffen, außerirdische Waffen, die eben massiv sind, ja, und könnt dann eben die Planeten mal in die Luft pusten. Nicht nur von unserem Sonnensystem, sondern auch von anderen Exoplaneten, wie sie gefunden werden, und auch virtuellen Solarsystemen, sage ich mal, ne? Also nicht alles echt, aber ein paar sind auch tatsächlich echt, finde ich übrigens auch sehr, sehr interessant. Da haben sich die Entwickler durchaus informiert, also zum Beispiel so extrasolare, also andere Solarsysteme, wo man schon weiß, so wie in die Planeten gibt es dort und so weiter. Ja, richtig interessant. Aber wie gesagt, dann auch so Fantasiesachen. Und Ziel ist halt dann, das Ganze wegzupusten. Das ist so ein Sandkastenprinzip. Ja. Wie soll ich das ausdrücken? Also es gibt eigentlich so nicht wirklich ein Ziel bei dem Spiel. Ja. Ihr habt halt hier alle Macht in der Hand und könnt eben so agieren, wie ihr lustig seid. Außer ein paar spezielle Waffen oder Sachen sind blockiert, bis ihr dann entsprechend die Voraussetzung erfüllt, dass ihr diese benutzen könnt. Ja, das heißt, ihr müsst dann zum Beispiel im Level aufsteigen, indem ihr so viele Solarsysteme oder Planeten wegputzt, wie es geht. Ja, und dann steigt ihr eben im Level auf. Ja, und dann könnt ihr wieder andere Sachen freischalten, mit denen ihr noch leichter Sachen wegputzen könnt. Ja. Ist ziemlich makaber. Ja. Sicherlich nicht, sagen wir von der Thematik her, sicherlich nicht das Sympathischste. Aber es ist erstaunlich, fast schon gruselig, wie viel Spaß das macht, offenbar. Ja. Es ist halt, eine virtuelle Simulation. Übrigens ist die auch nicht so ultra realistisch. Ja, also ihr braucht da keine Angst zu haben. Es ist jetzt nicht so eine traumatisierende Simulation oder irgendwas, ja. Sondern man merkt, dass es mehr so ein Stressabbau-Ding ist. Wie dieser Squishy, ne, den man hier, so ein Ball, ne, den man dann zerquetscht und damit ein bisschen Stress abbauen kann. Kann man hier auch gut machen, indem man ganze Planeten wegpustet. Ja, ist eben so. Es ist zwar eine realistische Physik, aber es ist nicht eine realistische, sage ich mal, wie soll man das ausdrücken, nicht ein realistisches Verhalten von dem Planeten an sich. Ja. Und von einigen Sachen sind auch die Wirkung ein bisschen extrem. Also es gibt da zum Beispiel eine Gauss-Waffe, da macht der tippt der einmal drauf und dann ist ein Loch im Planet. Also so richtig Löcher. Ja. Und dann könnt ihr den Planeten halt durchlöchern, bis es nur noch einzelne Stückchen sind, aber da fängt es schon an. Die einzelnen Stückchen, die würden dann nicht einfach so in der Luft rumstehen oder im All rumstehen, ja, sondern die würden dann eben durch kinetische Kräfte, durch Gravitation etc., würden die sich bewegen, auseinanderfliegen. Also das heißt, noch lange bevor die einzelnen Stücke da stehen würden, würden die schon auseinanderbröseln und wegfliegen. Also das ist nicht besonders realistisch, macht aber trotzdem Spaß. Ich glaube, das ist auch keine, wie gesagt, keine ernsthafte Simulation, sondern es ist eben da eher für den Stressabbau. Das sieht man auch schon bei den Waffen, ne? Da kann man UFOs einsetzen, ja, oder eben schwarze Löcher loslassen oder Weltraumschiebers, also Hunde, ja, auf die Planeten loslassen. Ja, ne, also ihr seht schon, ne? Aber es sind dann auch ein paar Sachen dabei, die sehr krass sind, ja. Also man kann auch hier Meteoriten eben einsetzen, Laserstrahlen oder ähnliches, aber man sieht schon die Wirkung. Also ich meine, ja, also selbst wenn ein Meteorit jetzt einschlägt, ein riesengroßer, dann gibt's einen schönen Krater, aber der ist nicht so wie im Game, weil da ist schon, das ist ein Riesenloch in der Erde, ja, also das ist der Hammer. Und auch die Auswirkungen sind eben anders. Übrigens, wie gesagt, es geht nicht nur um die Erde, sondern um die Planeten an sich. Man kann auch den Jupiter platt machen oder so, ja. Und wie gesagt, auch ein ganzes Sonnensystem, dem man die Sonne zerstört oder ähnliches, ja. Es ist krass. Ja, so ist es. Jedenfalls macht es unwahrscheinlich viel Spaß, offenbar nicht nur mir. Das ist so für mich dann die beruhigende Art. 100 Millionen Downloads gibt es da schon, Bewertung 4,5. Also gut, ich bin zumindest nicht ganz krass wahnsinnig, ja. Also ich bin nicht der Einzige, dem mir das gefällt, sag ich mal so. Das gibt ein bisschen gutes Gefühl, ja, weil, ja, ist schon ziemlich heftig, ne? Aber es ist eben nur eine Simulation, es ist Spaß und ja, dann kann man das vielleicht auch machen. Jedenfalls unglaublich, wie süchtig das Spiel machen kann. Paradigm Games vertreibt das Solar Smash, heißt es. Und ja, es gibt auch hier In-App-Purchases. Muss man nicht nehmen, aber kann man natürlich nehmen. Aber ja, sehr interessant. Und ehrlich gesagt, ich würde mir wünschen, dass bald noch ein paar mehr dazukommen, denn die Langzeitmotivation ist so ein bisschen fraglich, denn wenn man alle Waffen mal ausprobiert hat oder alle Ereignisse ausprobiert hat, dann ist es dann irgendwann auch nicht mehr so arg interessant. Da muss Nachschub kommen mit mehr Dingen, ja, die eben dann passieren können. Ja. Also ich würde ja gerne noch einen Galaxy Crash mit einbauen. Ne? Das, ihr wisst ja, ne? So Theorie ist, ne? Andromeda und unsere Milchstraße kommen sich irgendwann so nah oder kollidieren sogar. Ja? Ist zwar im Moment wieder in Frage gestellt, dass es vielleicht doch aneinander vorbeigehen, ne? Aber ne, je nachdem, wie man es eben sieht, so und ne, so eine Kollision, das könnte man zum Beispiel auch einfügen. Ne? Und, ja, mal gucken. Ja, ich weiß, das Solarsystem reicht mir nicht mehr. Ne? Solar System is not enough. Let's destroy the galaxy. Gut, also Solar Smash im Play Store. Damit sind wir auch am Ende vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es waren auch diesmal ein paar interessante Themen für euch dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast. Hashtag TheNetcast bitte nicht vergessen. Oder in den Kommentaren bei YouTube unter dem entsprechenden Beitrag. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!